Warne sie vor dem Tag der gramvollen Reue, wenn die Angelegenheit entschieden sein wird, während sie all dessen unachtsam sind und während sie noch nicht glauben.